Hallo und herzlich willkommen zu dieser erfrischenden Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Diese Hinweise sollten interessant sein, genauso wie die Person. Aber auch interessant ist, dass heute uns ein Gast besucht hat. Hier aus dem fernen, fernen... Woher bist du uns zugeschaltet? Ich dachte mir gerade schon, ey, was kommt jetzt? Was sagt er? Was sagt er? Ja, zugeschaltet ist gar nicht so weit von euch, ne? Ihr seid ja in Nürnberg umgeben. Richtig. Ich bin aus dem Münchner Norden zugeschaltet. Aber deine Stimme klingt irgendwie nicht so ganz nach München. Ja, das hat sich auch nach 4 Jahren noch nicht eingestellt. Das ist Österreich, ja. Und um wen handelt sich denn da? Ja, mein Name ist Ralf. Und ich darf hier heute den Dominik ersetzen, wie es scheint, kurzfristig. Der Ralf macht uns heute den Dominik. Hallo Ralf. Muss ich jetzt auch noch reden wie Dominik? Das schaffe ich nicht. Ich kann doch kein Fränkisch. Nee, das macht nichts, aber du kannst andere Sachen, zum Beispiel du kannst schreiben. Das würde man ja selber nicht sagen. Ja, unter anderem, ja, ich kann auch Podcast machen und deswegen bin ich ja zum Glück auch heute hier. Aber es ist eine schöne Einleitung. Aber ich will ja nicht irgendwie jetzt billig ein Buch pitchen. Das sparen wir uns bitte. Pitch mal teuer dein Buch. Wir hätten gerne, dass du dein Buch pitchst. Wir bestehen quasi drauf. Ja, ist ja, dass man da so frontal drauf angesprochen wird. Ja, ich habe letztes Jahr tatsächlich, also ich meine, ich schreibe ja schon länger, ne? Also ich habe ja so einen Geschichte-Blog, Déjà-vu Geschichte nennt sich das. So heißt auch mein Podcast. Und ich hatte letztes Jahr mein erstes Buch draußen, Endstation Brexit heißt das, und das ist so eine, ich nenne es eine humoristische Geschichte oder ein humoristisches Sachbuch über die Geschichte, wo ich über 200 Seiten 2000 Jahre englisch-europäische Geschichte platt mache. Relativ radikaler Ansatz, aber ging irgendwie. Ja, und wenn man sich so anguckt, sind ja die Rezensionen bei dem großen A ziemlich gut. Also irgendwie so knapp an den 5 von 5 Sternen vorbei, aber alle Leute lassen an dem Buch hier nur Gutes. Ja, also man kann sicher noch ein bisschen an der Zahl drehen. Ich glaube, wie viel sind es denn? 15 oder 4,7 hat es bewertungsmäßig und 16 Bewertungen. 16 Bewertungen, ja, schau. Naja, also das kommt wirklich ganz gut an. Es macht auch echt Spaß, weil auch wenn, ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis, reich wird man mit einem Buch nicht unbedingt. Aber es macht halt extrem viel Spaß, weil es echt so ein paar Möglichkeiten auch eröffnet. So mal Lesungen machen und so, das ist schon echt ganz cool. Und das kommt auch echt gut an bei den Leuten. Also sowohl live als auch dann anscheinend auf, darf man nicht sagen, auf beim großen A. Ich erzähle jetzt mal ein Geheimnis. Ich würde ja auch gerne ein Buch schreiben, aber wie du gerade schon sagst, man wird nicht reich damit. Ne? Also habe ich mich entschieden, dass ich lieber Podcasts mache. Ja, da wird man reich. Irgendwie, ich brauch, glaube ich, noch einen Plan. Nee, aber freut mich mega, dass du dir heute die Zeit genommen hast, weil ich bin ja auch über deinen Geschichtspodcast und dann auch über deine Bücher auf dich gekommen und habe mir gedacht, naja, also jemand, der irgendwie so über Geschichte oder der so auf die Art mit Geschichte umgeht, wie du es machst, der passt doch hervorragend bei uns in das Format. Ja, danke für die Einladung. Ich fand das unglaublich cool, dass das so direkt über Twitter dann einfach mal funktioniert. Es ist echt so, hey, warum denn hier nur Kollege in Anführungszeichen? Ja, dann komm halt in die Show, dann bist du Kollege. Okay. Finde ich cool. Ja, also danke. Manchmal ist es ganz einfach, ja. So, aber jetzt würde ich sagen, kannst du auch dein Wissen unter Beweis stellen. Die Frage ist natürlich, ist es eher Geschichte oder popkulturelle Geschichte oder was auch immer uns Jürgen in seiner ersten Figur vorbereitet hat. Ja, ich muss die Ehre leider wieder mal weitergeben, denn bei mir hat sich wieder der Viktor aus Erlangen gemeldet. Mit K oder mit C? Mit K. Ah. Ist das ein Unterschied? Das war. Habt ihr zwei Viktors, die Sachen einschicken aus Erlangen? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, für Viktor macht es einen Unterschied, denke ich. Das glaube ich, Könnte ich mir vorstellen. Also Viktor war der uns den Herrn Cuchon vorgestellt hat das letzte Mal. Mhm. Und er war ein bisschen enttäuscht, glaube ich, dass ihr es tatsächlich erraten habt. Vielleicht hat er einfach drauf gehofft, dass ihr das genau wie ich einfach überhaupt niemals erratet. Aber okay. Jetzt hat er noch eins geschickt und ich glaube an euch. Also ich bin wirklich guter Dinge, dass ihr drauf kommt. Mhm. Erstens. Geboren bin ich 1914 in Courbevoie, Gestorben 1983 in Nantes. 1983. Und ja, das erste habe ich ziemlich sicher falsch ausgesprochen. 83 ja. Bin ich geboren, aber okay. 14 bis 83, knapp 70 geworden. Aha, naja. So, den Hinweis Nummer 2, den reiche ich später nach, weil ich glaube, der ist zu einfach. Deswegen mache ich gleich mit dem Hinweis Nummer 3 weiter. Ab meinem fünften Lebensjahr nahm ich Klavierunterricht. Meine Frau sagte einmal, sie habe sich in mich verliebt, weil ich Jazz spielte wie ein Gott. Oh, oha. Ein französischer Jazzer vielleicht. Oder ein Multitalent, der auch Klavier spielen kann. Ja, wie hieß denn der Typ mit dieser sexy Stimme, der diese Chanson, ne, der hat nicht gerade Klavier gespielt? Da bin ich schwach. Aber ihr wisst, wen ich meine, oder? Diesen so Typ. Also bei Typ mit sexy Stimme denke ich ja immer zuerst an mich, aber. Ja, das ist ja vollkommen zu Recht. Wem geht's da nicht so? Also immer zuerst mal Jürgen und dann der Franzose. Ja, genau. Welchen genau. Franzosen meinst du gerade? Wann war das? 60er Jahre? Aber der hat nicht Jazz gemacht. Aber der ist schon bekannt. Meinst du so Charles Trenet oder sowas? Oder? Ne, es kann sein. Ja. Aber es ist ja eher so Chanson oder so. Ich denke da auch eher. Bandmusik. Wobei auf der anderen Seite... Wobei auf der anderen Seite, ich meine, Klavierspielen ist jetzt nicht so unglaublich ungewöhnlich. Weder für den Musiker noch jemand, der noch was anderes kann. Also ich will damit Klavier nicht als schlechtes Instrument abtun. Ich spiele ja selber Klavier, wenn auch nicht gut. Aber es ist jetzt nicht was mega Abgefahrenes. Muss man jetzt auch wieder interessieren. Aber du sagst jetzt über jemanden, Kabarettisten auch, ne? Der Jazz spielt wie ein Gott, sagst du jetzt, dass Klavierspielen nichts Besonderes ist. Das finde ich schon ein bisschen hart. Nein, pass auf. Beim Jazz ist es ja so, dass sehr viele... Da haut man einfach nur auf die Tasten. Nein, um Gottes Willen. Ja, das ist ja bekannt. Nee, aber ich meine, die richtig guten Leute, die im Jazz unterwegs sind, die sind ja oft Multi-Instrumentalisten. Und irgendwie so das Klavier gehört ja fast schon zum Standardrepertoire dann regelrecht dazu. Es gibt ja sogar, ich weiß nicht, ob es in Nürnberg welche gibt, da würde ich es gerne wissen, aber es gibt ja auch zum Beispiel Kneipen, da gibt's Jazzrundlauf. Ich würde das sehr gerne mal live sehen. Ich habe das bis jetzt nur ein einziges Mal gesehen. Und zwar ist das wirklich so ein bisschen wie so Reise nach Jerusalem. Wenn die Musik aufhört, die vom Band kommt, setzen sich Jazzleute an das Instrument, wo sie gerade stehen und spielen. Das hat ein Bekannter von mir mal im Urlaub mit einer Reisegruppe in einem Mietwagen gemacht. Immer an der roten Ampel sind sie ausgestiegen und aufs Auto gelaufen. Oh, das heißt, ein Bekannter hat es auch gemacht. Bis die Polizei dann vorbeikam. Bei denen ist nicht die Polizei gekommen oder so, sondern ein älteres Ehepaar, das vor denen im Auto saß, weil das waren halt alles Kerle, alle um die so 19 bis Mitte 20, sind alle gleichzeitig aus dem Auto raus und angefangen loszurennen und die hatten so Schiss, die sind über die rote Ampel davon gefahren, weil die haben jetzt gedacht, oh, die Typen steigen aus und ziehen uns jetzt aufs Auto raus. Ja, dabei tanzen sie nur auf der Straße. Ja. Hinweis Nummer 4. Bevor ich berühmt wurde, machte ich eine Lehre als Kürschner, studierte an der Filmhochschule, bis man mich nach einem Streich mit Knallfröschen von der Schule verwiesen hat. Danach arbeitete ich als Zeichner, Dekorateur und Buchhalter. Wow. Das ist aber Querfeld. Buchhalter, Zeichner, Jazzmusiker. Kürschner. Schauspieler. Kürschner. Wow. Ja, da ist ein bisschen was drin. Boah, das könnte jetzt echt, echt viel sein. Aber wir das ist gut, das freut mich. Ja. Soll ich euch jetzt den Hinweis Nummer 2 liefern? Nee, ich spare mir noch ein bisschen. Hinweis Nummer 5. Ich war 2 Jahrzehnte lang als Schauspieler beschäftigt, ohne dass mir der Durchbruch gelang. Dabei wirkte ich in über 40 Filmen in kleinen Neben- und Statistenrollen mit. Oh, jetzt habe ich einen Verdacht. Darf ich andersrum formulieren, was ich vermute, dass Hinweis Nummer 2 ist? Ich glaube nicht, dass du drauf kommst, aber das ist Hinweis Nummer 10, was du jetzt vermutest, wetten? Ah, okay, Mist. Meine Vermutung ist, nein, doch. Ja, das ist Hinweis Nummer 10. Ah, sehr schön. Aber dann sage ich dir jetzt, bevor du löst, sage ich dir noch Hinweis Nummer 2. Mein Sohn war Pilot bei der Air France. Als er seine Passagiere mit den Worten "Willkommen, hier spricht Pilot Olivier... ..." sagte, lachten alle Leute im Flugzeug laut. Begrüßte Väter, glaube ich. Also der Sohn hat mit dem Namen seines Papas quasi sich vorgestellt. Und das dachten alle, es wäre ein Scherz. Na, ach was, wirklich? Hat er auch so geredet? Das ist ja großartig. Also er hat gesagt, willkommen, hier spricht Pilot Olivier Defunet. Ja. Das fanden dann alle ganz lustig. Ja. Oh, Mist, jetzt habe ich es verraten. Ja, ja, es handelt sich um Louis Defunet. Aber Wahnsinn. Dass der Jazz-Musiker war, oder zumindest. Also zumindest hätte sein können. Zu Hause bei seiner Frau, ja. Wow, okay. Soll ich euch noch den Rest um die Ohren hauen? Sehr gerne. Ja, klar. Das wird super, weil da ist jetzt ein französischer Filmtitel mit drin. 1957 spielte ich meine erste Hauptrolle in dem Film Comme un cheveu sur la suppe oder so. Für diese Hauptrolle bekam ich eine Auszeichnung. Wie heißt der Film auf Deutsch? Das sagt mir überhaupt nichts. Wie ein Haar in der Suppe? Ja, wie und Suppe? Also Comme un ist wie ein cheveu, könnte Haar sein, aber ich bin mir nicht sicher. Wie ein Haar in der Suppe, könnte sein, ja. Vielleicht heißt es auch wie ein Jazzmusiker in der Suppe. Ich bin da nicht ganz... Bis aufs Haar hatte ich es auch noch halbwegs verstanden, aber naja. Könnte sein. Naja. Siebtens. Ich war leidenschaftlicher Rosenliebhaber. 1984 wurde eine Sorte nach mir benannt. Oh. Ach, das ist aber nett. In meinem erfolgreichsten Film spielte ich einen Kommissar in einem kleinen französischen Hafenort oder jagte mit einem Journalisten einen Schwerverbrecher. Das klingt irgendwie komisch. Das müsste so heißen. Ich jagte mit einem Auto einen Schwerverbrecher oder mit einem Motorrad. So reitend auf einem Journalisten. Ja, Schwerverbrecher. Wäre jetzt nicht mein erstes Bild gewesen, aber naja. Sehr gut. Meine Charaktere hießen Ludovic Cruchon, Kommissar Juvet, Leopold Saroyan, Antoine Brisebar oder Louis-Philippe Fourchon. Also es hat jetzt vermutlich keiner erkannt, aber in Deutschland kennt man mich allerdings hauptsächlich als Oscar oder Balduin. Ja, das ist einfacher. Das kriege auch ich fehlerfrei raus. Und Hinweis Nummer 10 wäre gewesen, nein, doch. Oh. Das ist die Muskatnuss, die man natürlich noch kennt. Die Muskatnuss? Ich weiß gar nicht mehr, was der Zusammenhang ist, aber das ist so eine alberne Slapstick-Nummer, der redet da so, naja, nicht wirklich Deutsch, aber er sagt, also im Deutschen sagt er dann immer so, Muskatnuss, und stellt sich in den Raum, wo genau ein Schatten ihm so einen Seitenscheitel aufs Gesicht wirft und so einen kleinen Schatten knapp unter die Nase. Das ist so die zweite super viel zitierte Szene von ihm neben Nein, doch, ja. Echt? Also ich muss ja sagen, der war mir zu alt damals schon. Ich habe von dem echt nicht viel gesehen, außer natürlich die außerirdischen Kohlköpfe. Das ist so ziemlich das Einzige, was mir dazu einfällt, wenn ich mir den vorstelle. Mein Vater war da voll der Fan. Ich habe das echt so als Kind schon mitbekommen. Vor allem Fantomas habe ich noch richtig in Erinnerung. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Eins bis drei oder so. Und die waren alle, zumindest in meiner kindheitlichen Erinnerung, waren die großartig. Ja, super. Ja, stimmt doch. In meiner ganz frühen, ja, Fantomas sagt mir auch irgendwie was. Aber da wäre ich jetzt gar nicht, das hätte ich jetzt gar nicht selber vor Augen gehabt. Da war so ein fliegendes Auto, das war das einfach ein ganz normal, so ein Oldtimer im Prinzip, der dann einfach, wo dann Flügel ausklappten und dann flog der da weg und das war super cool. Das okay. Ich glaube, ich habe das nur geguckt, weil ich irgendwas von Walt Disney erwartet habe an der Stelle. Ah, ja, ich muss gestehen, für mich verschwimmen diese Filme alle irgendwie so in einem gewissen Brei und zwar nicht, weil die Filme schlecht gewesen wären, sondern ich wüsste nicht, dass ich die je am Stück so ganz bewusst komplett gesehen habe, weil ich die halt sehr jung gesehen habe. Und tatsächlich jetzt später habe ich die gar noch nicht so richtig bewusst nachgeholt. Aber das der ist halt durch diese ganzen Zitate und popkulturellen Anspielungen ist der natürlich immer noch sehr präsent. Ja, das ist wie die Bud Spencer und Terence Hill Filme, die liefen ja sonst immer irgendwie Samstagnachmittag auf RTL und das wurde dann immer mitten im Film vom Lokalsender Frankenfernsehen unterbrochen. Oder war es Frankenfernsehen? Oder irgendwas anders. Also da war auf der gleichen Sendefrequenz irgendwie ein Lokalsender, der nur irgendwie Nachmittag 2 Stunden gesendet hat. Ja. Und das war immer genau in der ersten Werbeunterbrechung von den Bud Spencer und Terence Hill Filmen. Das hat mich mega genervt als Kind. Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, das hatten wir im österreichischen Fernsehen. Wir hatten aber da lief es auch. Wir hatten ja nichts damals. Das versteht ihr ja hier nicht im Westen. Wir hatten ja nichts. Im wilden Westen. So, bei wem geht's denn weiter? Bei meiner Wenigkeit, beziehungsweise, ja, auch ich darf mich herzlich bedanken und in dem Fall bei Arnim Sommer. Den kennt ihr den vielleicht als Musiker aus dem phänomenalen Podcast Acta Aurora. Ja, der begegnet mir ja auch auf Twitter regelmäßig. Ja, und den werde ich auch hoffentlich am Podstock wiedersehen, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Den habe ich gerade in Essen getroffen, wenn mich alles täuscht. Da war ja jetzt gerade, wie hieß denn das wieder? Podcast-Helden? Ach so, ja, nee. Die sind in Düsseldorf, der Podcast-Preis. Stimmt, der Podcast-Preis. Ja, der Podcast-Preis war und dann war danach noch so ein Barcamp und da, also ich habe nicht viel mit ihm geredet, aber der Arnim war da. Also hallo Arnim, wenn du dich an mich erinnerst, glaube ich, kurz mal nebeneinander gesessen. Sehr schön. Fantastisch. Ich bin gespannt, ob ihr draufkommt. Ein bisschen muss ich habe ich das Format ein wenig angepasst, denn ich habe nämlich, also das Positive ist, ich habe ein wunderschönes PDF-Dokument, offensichtlich generiert mit LaTeX, ich vermute mit LaTeX Beamer, ganz fantastische Folien. Ich musste nur aufgrund der Anzahl ein paar Hinweise zusammenziehen, deswegen komme ich jetzt auf 12 statt auf 16, weil sonst köpft mich Jürgen. Ah ja, und die sind aber elendslang. Du, ich köpfe dich auch, wenn jeder Hinweis über eine DIN A4-Seite geht. Nee, so viel ist es wirklich nicht. Und das Schöne am Remote-Aufnehmen ist natürlich, auch hier kann mir mal wieder keiner in die Karten gucken. Aber ich fange an mit Hinweis Nummer 1. Ich bin 1928 im Ruhrgebiet geboren und dort auch aufgewachsen. Mein erstes Foto zeigt mich in strammer Haltung mit hochgestrecktem rechten Arm. Da. Naja, nicht ganz so ungewöhnlich in der Zeit wahrscheinlich. Ja. Ich habe einen schlimmen Ohrwurm jetzt. Es gab doch da mal so einen Schlager mit Ruhrgebiet. Wie ging der? Ihr seid das Ruhrgebiet? Ihr seid das Wolfgang Ruhrgebiet. Peter. War das Wolfgang Peter? Ganz schlimm. Ja, das ganz war schlimm. Also unter anderem auf jeden Fall. Ich bin ein alter Schlager-Fan, also ich glaube schon, dass der das war. Aber es war nicht Wolfgang Peter. Nee, der ist doch in Köln geboren, oder? Der ist in Köln geboren? Das ist doch, der ist doch über Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet gesungen, ohne von da zu sein also, oder so. Für mich ist das alles Ruhrgebiet. Aber so richtig alte Schlager oder so, ich sag mal, NDW-Format-Schlager? Nee, das war schon was Moderneres. Das nee, schon, ich meine jetzt, was da, wo Ralfs Herz dran ist. Ach so. Ja, ich habe ja, was heißt habe, ist stark. Es gibt eine Schlagerband mit mir, die nennt sich Niki und die Schneehaserl und ich habe auch auf dem Podcast mal mit einem meiner Mitmusiker über die Geschichte des Schlagers geredet. Hat so also ein bisschen ein Witzprojekt angefangen, ist es auch immer noch, aber irgendwie eine gewisse Zuneigung zum Genre hat sich ja dann trotzdem entwickelt. Und lustig, dass ihr den Wolfgang Petri sagt, ich gehe übermorgen auch als Gag mit meiner Schwester, so als Weihnachtsgeschenk, zum Wolfgang Petri Musical hier in München. Ja. Aber das als Gag, du weißt schon, dass man Musik nicht ironisch hören kann. Man kann gar nichts ironisch für konsumieren. Nein, die Musik kann man überhaupt nicht ironisch hören. Aber weil das drumherum ist es ja. Es ist ja der ganze schöne, dieser Schlagerschick. Das der ist voll. Schlagerschick. Ja, ich find, man darf sich auch ruhig in Zeiten des Internets, wo man sich gerne gegenseitig doch ein bisschen so ein, wie kannst du, das ist doof, weil, da darf man auch mal sagen, wenn man irgendwas echt gut findet und irgendwie dann dazu stehen und die Sache durchziehen, finde ich gut. Ja, ich finde es auch richtig, wenn man sowas wie Andreas Gabalier, das kann man schon mal kritisch beäugeln. Aber so prinzipiell quer drüber fahren muss man ja auch genau, nicht, ne? Genau. Bloß weil es nicht meins ist oder so. Gut, Hinweis 2. Eins meiner Testobjekte trug die Nummer 4607852. Sag mal die Nummer nochmal. Ist da irgendwas kodiert? 4607852. 4607852. Ich ruf da mal an. Der Nürnberger Vorwahl. Geh die Metzgerei. Geh die Metzgerei Bellinger ran. Hallo, guten Tag. Willkommen bei der Weißwurst-Hotline. Auf Weißwurst. Aber also ich habe jetzt natürlich habe ich hier fiese Bilder im Kopf, so, ne? Wenn du ihr irgendwie sagst, rechter Arm gehoben und Subjekte. Ja. Ja, aber das geht ja zeitlich nicht. Er ist ja 28 geboren, also so wirklich aktiv kann er da ja gar nicht gewesen sein. Na, knapp, ne? Knapp. Naja, verpasst, wird schon knapp, ja. So als 16-jähriger Versuchslaborant. Ah, ich glaube nicht. Vielleicht geht's jetzt woanders hin. Mithin weißt du mal drei. Zum Leidwesen meiner Mutter war ich ein schlechter Esser. Und jetzt kommt etwas, was ihn für mich persönlich systematisch unsympathisch macht. Mit 8 entdeckte ich, dass ich aus auf Pulver hergestelltem Pudding keine Haut bildet, wenn man Eischnee unterhob. Und da denke ich mir, warum möchte man bei Pudding keine Haut? Was für ein schlechter Mensch, denn Puddinghaut ist eine Köstlichkeit. Mhm. Und ich war, ist es Dr. Oetker? Nein, den hatten wir auch tatsächlich schon. Wäre aber eine schöne Idee gewesen. Ach, weil der kommt doch auch, das kommt doch auch aus der Ecke. Nee, das ist aus Bielefeld, oder? Genau, und der, bei dem hat es auch die, wie war das, die Puddingmeise. Nee, die Puddingmeise. Ja. Nee, wie hieß es ja? Die Puddingmeise, glaube ich, der Flieger von ihm. Ja. Der Puddingmeise. Ach, wirklich? Ja. Gab es einen echten Dr. Oetker? Ja. Ja. Ja doch, der war auch tatsächlich und Doktor. Das Absurde ist wirklich, dass auch immer die Söhne ja alle Oetker heißen, wo ich mir auch denke, das muss der Megadruck sein, so, du machst einen Doktortitel. Ja, aber ich will gar nicht, du heißt Dr. Oetker. Und wenn es in Soziologie sein muss. Ja. Ich hatte neulich so ein, wo man gerade hier so über Doktor, ich hatte neulich so ein Aha-Moment, als ich festgestellt habe, dass man ja gar nicht einen Doktortitel haben muss, um Arzt zu sein. Nee. Das ist sowas, das ist ja eigentlich total logisch, aber das macht man sich so gar nicht bewusst. Da hatte ich neulich einen sehr, sehr späten, gebe ich zu, aber ich hatte einen Aha-Moment. Mhm. Das war bei mir relativ früh schon, weil unser Kinderarzt, also beziehungsweise mein Kinderarzt und dann eben so der war auch gleichzeitig so der, wie sagt man, Hausarzt für die ganze Familie, der hatte eben keinen. Und mir wurde jetzt auch erzählt, dass es so ein Ding ist, den hat auch tatsächlich mal absichtlich nicht zu führen, selbst wenn du ihn hast. Und Ärzte erzählen mir auch, naja, ehrlich gesagt, das Studium ist prügelhart, aber den Doktor danach zu machen, den machst du eigentlich dann irgendwie in so einem Semester so ein, ne, den, so ein bisschen den, nebenher. Naja, so ungefähr. Und eigentlich wäre, also der Doktor selbst in dem Umfeld gar nicht so viel wert, weil man halt sagt, so die Anstrengung liegt eigentlich in den Dingen davor. Aber kein Mediziner kann das nicht persönlich beurteilen. Aber Hinweis 4 hilft euch vielleicht ein bisschen weiter. Durch ein Missverständnis wurde ich vorzeitig zum Hordenführer bei den Pimpfen. Bei mir führte diese Episode zu Skepsis gegenüber Autoritäten. Weil er zu früh zu irgendwas befördert wurde, war er skeptisch gegenüber Autoritäten. Das ist erstaunlich sinnvoll. Ja. Das ist erstaunlich logisch. Ja, naja, gut, ja klar. Selbstreflexion. Ja, überleg mal irgendwie, wenn du, also wenn dir auch so ein Behörden- oder Beamten- oder irgendwas Apparat irgendwie eigentlich für dich gefühlt schon zu viel zu schnell gibt, dann zweifelst du ja total an der Systematik von sowas, klar? Ja, ich hätte es jetzt anders formuliert, jetzt gerade, wenn du einfach merkst, dass unqualifizierte Idioten irgendwie schnell befördert werden, dann siehst du halt, wenn das, darüber merkst, mit anderen dass du Augen. Befördert wirst. Genau. Das ist so. Aber das ist dann trotzdem das Peter-Prinzip, glaube ich, ist das, oder? Ja, aber dann müsstest du ja selbst reflektieren, dass du der Peter gerade bist, sozusagen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Peter-Prinzip das ausschließt, dass du es auch selber merkst irgendwann. Aber ich dachte mir gerade, das ist schon ein spezieller Menschenschlag. Ich glaube, sehr viele, vielleicht nicht die meisten, aber sehr viele Leute, die würden das nicht hinterfragen. Die würden sagen, ja, dann bin ich halt so gut. Mhm. Ja, vor allem, da er der Chef der Pimpfe ist, nehme ich an, dass er noch nicht so arg alt ist zu dem Zeitpunkt. Ja. Es ist ziemlich chronologisch auch die Hinweise. Von daher, den Tipp gebe ich ja mal dazu. Hinweis 5. Nachdem mein Vater von der Partei nach Posen abkommandiert worden war, fand ich mit einem Koffergrammophon die Liebe zur Swingmusik. Nachdem ich in den Kriegsdienst bei der Flugabwehr überlebt hatte, ging ich zum Varieté. Er wurde von der Partei abgeholt, also von Martin Sonneborn höchstpersönlich. Nach Posen. Das hätte ich dem gar nicht zugetraut. Dass er arbeitet? Nee, dem Sonnenborn, dass der so Leute so rumkommandiert, meine ich. Ich dachte, der macht immer nur ja, nein und das ist sein Job. Ja, irgendwie so. Ja. Nein. Ich finde den ja lustig. Aber Da kann er noch keine Versuche gemacht haben, der Junge, oder? Also ganz chronologisch kann es ja nicht sein. Also da musst du jetzt noch irgendwas mit so Wissenschaft also drauf machen. Also diese Nummer, Hinweis 6, das Arbeitsamt vermittelte mir eine Lehrstelle zum Schildermaler. Finde ich auch wahnsinnig schön, weil es ein Beruf ist, den man heute kaum noch sieht. Später, nach der Währungsreform, begann ich eine Karriere als Pressezeichner und Illustrator. Jetzt habe ich gedacht, als Banknotenzeichner. Oh, das fände ich schön, als wüsste auch. Das ist echt ein gefährlicher Job, oder? Du bist ja ständig in Gefahr irgendwie oder im Verdacht, dass du irgendwas fälschst, so in deiner Freizeit. Ja, auf jeden Fall. Stelle ich mir nicht so leicht vor. Das war mir interessant, ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch bei einer Firma, die beschreibt so Geldkarten. Und da kommst du auch nur mit so Schleuse, die dich abpustet und sowas überhaupt ins Gebäude rein. Die sind da ziemlich, und ich glaube ja auch mit ganz gutem Grund, ein bisschen so paranoid, was irgend so Sicherheitsmaßnahmen angeht. Mhm. Weil im Endeffekt ist es ja eine andere Form von Gelddrucken, was sie tun. Ja, aber klar, sind, die Schleusen, die dich abpusten, nicht eher so gegen irgendwelche Viren und Bakterien und Verunreinigung? Ja, aber ich glaube tatsächlich auch gegen so Geschichten wie Sprengstoff, dass man da Partikel feststellen kann dann in der Luft, wenn man sozusagen dich abpustet und sagt so, oh, du hast ein Stückchen Sprengstoff irgendwie in der Luft, dass damit rumfliegt, du hast da vielleicht was bei dir. Wie kommt das denn dahin? Naja. Gibt es da nicht einfachere Möglichkeiten, als dich abzupusten? Ja. Also normal, ich kenne das ja nur so vom Laptop, da wird es immer mit Klebeband gemacht. Das könnte man doch auch so, stelle ich mir gut vor, wenn du so an der Wange oder so mal so ein Klebeband drüber gezogen kriegst. Au, so mit Heißwachs und so. Kann man bestimmt auch gut Sprengstoff nachweisen. Boah, das geht. Ja, da Illustrator und Sprengstoff, da fällt mir einer ein. Achso, Sprengstoff war überhaupt kein Hinweis. Da fällt mir einer ein, der aber noch lebt. Also es ist nicht Arno Funke. Nee. 1951 kommt mit Hinweis Nummer 7, überredete mich ein Freund zu einer Reise an die französische Mittelmeerküste. Derselbe Freund versuchte später, einen Hammel am Spieß zuzubereiten. Ein Desaster. Das ist eine lustige Randnotiz. Und vor allem so, ohne das weiter zu erklären. Ja, also, ist auch geschehen. So, kann jetzt alles passieren. Von er war ein bisschen versalzen bis hin zu, er sprang mit dem Spieß im Rücken von dem Grill und hat uns alle über den Haufen gerannt. Ich glaube, so diese Bilder von den Kannibalen, die dich am Stock fesseln, rumschleppen und dann übers Feuer hängen, das ist, glaube ich, keine realistische Zubereitung für Leute oder für Hammel. Du willst gar nicht wissen, wie viele Hammel ich schon auf einem Grill hab liegen sehen. Wie viele davon sind weggelaufen? Keiner, aber die waren alle auf einem Spieß und da muss dann immer irgend so ein armes Schwein, muss dann den ganzen Tag vor diesem Hammel sitzen und den mit so einem Lenkrad immer im Kreis drehen. Also das da waren wir echt schon mal weiter. Da gab es vorher so Hunde, die man eingespannt hat in der Neuzeit. Echt, wann haben wir das verloren? Was soll denn das? Also irgendwann hat so ein Rasenmäher umgebaut und da so irgendwie ein Motor dran gedübelt. Das ging dann. Wozu hat er 80 Umdrehungen die Sekunde? Das ging ab. Das ist beim Braten das Beste. Ja, und da fliegt immer so alles, was an Fett rausgeht, das ist so ein bisschen wie so dieser fettfreie Grill, benannt nach diesem Boxer, der George dafür, Foreman. Danke, George Foreman Grill. Ja. Sozusagen so, irgendwie das Schwein, das dreht sich so schnell, dass dann durch die Zentripetalkraft ist, das Fett nach außen drückt und dann zwar über die komplette Hauswand und die Fassade verteilt, aber nichts im Magen landet und damit nicht auf den Hüften. Hm. Ich habe eine Fritteuse, die das macht. Die schleudert nach dem Frittieren alles nochmal. Das ist aber nicht schlecht. Ja, das ist voll gut. Ja. Auch gegen die Hauswand? Nee, es bleibt glücklicherweise in der Fritteuse. Okay. Aber das macht echt halbwegs. Haben. Ja, es macht halbwegs fettfreie Pommes, das ist echt gut. Ich habe mir gerade so vorgestellt, es wird dann einfach so gedreht und wenn das Fett dann irgendwie auf der Wand hängen bleibt, das ist wie bei Pasta, dann ist es fertig. Ja. Da gibt es auch die Simpsons-Folge, wo irgendwie dieses Sandwich ans Fenster reibt, um festzustellen, ob es fett genug ist. Ah ja, stimmt. An die Wand reibt es ja dann. An die Wand, ja, genau. So war es, die Burger. Das genau, der Fisch, der Fischburger. Stimmt. Der gute alte Dr. Nick. Hinweis 8. Der Leichenschmaus meines Vaters im Katzenbergers Adler in Raststadt führte bei mir zu kulinarischen Experimenten. Und kleiner Hinweis, das Katzenbergers Adler war damals eins der besten Restaurants der Bundesrepublik. Heute ist es ein schäbiges Café auf Mallorca. Nicht Katzenberger, sondern Katzenbergers Adler. Ach so. Übrigens hat es, glaube ich, auch schon wieder zu. Ja, keine Ahnung. Das war noch aus der Zeit, wo ich noch ab und zu Fan gesehen habe. Ich so gar nicht, aber eine Bekannte von mir ist der Riesenfan, die war dann auch dort und ich glaube, ich weiß nicht, ob die sogar T-Shirt hatte oder irgendwas und ja. Also ich war tatsächlich, glaube ich, in meinem Leben 6-mal auf Mallorca. Holla. 6-mal. Ja, irgendwie meine Eltern fanden das ganz toll damals. Also die meiste Zeit davon war ich halt unter 12. Ja. Und jeder weiß, genau in dem Alter ist Mallorca am geilsten. Ja, genau. Das war richtig schön am Ballermann. Würdest du sagen, Jürgen Drews ist sowas wie ein zweiter Vater für dich? Was glaubst du, nach wem ich getauft bin? Ja, ich dachte mir gerade so. Oh, vor allem so auch so der Logik nach, naja, Zweitname ist dann auch Jürgen, weil das ist ja dann oft der vom Partner, heißt einfach Jürgen. Ja, und es gab ja auch mehrere berühmte Jürgens so auf Malle. Denn hier der Kumpel vom Slatko, der hieß ja auch Jürgen, oder? Jürgen Milzki, ja. Stimmt. Oh, mein großer Bruder. Warum weiß ich sowas? Ah ja, du bist mein großer Bruder. Weißt, sowas schüttelt man aus dem FF, ja, aber irgendwie auf so einen blöden Namen von irgendeiner Person kommen, selbst beim siebten Hinweis, das ist irgendwie so ein Problem. Ja, das ist, dabei war das Hammelbraten so ein guter Hinweis. Ja, oder mal ein bisschen hier integrieren können oder sowas, meine Güte. Integrieren? Weil, ist es ein Mathematiker? Ja. Nein. Nein, vielleicht. Hinweis 9, nachdem ich sämtliche mir bekannten Kochbücher als veraltet verrissen hatte, brachte mich die Reaktion meiner Leser dazu, ein eigenes Schreiben. Ich spoilere euch gleich, das Ding heißt Kochschule für Anspruchsvolle. Nur gar nicht so schlecht. Kochschule für Anspruchsvolle. Welcher Mathematiker hat denn ein Kochbuch geschrieben? Leibniz über den Keks. deswegen die 52 Zähne. Die Institute hat er sich verdient. Oh Gott, oh Gott. Hinweis 10. Ich versuchte, den Deutschen die Nouvelle Cuisine nahezubringen. Ich schrieb dafür in Zeitmagazin, Stern, Feinschmecker und der Basler Zeitung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Hinweis 11. Oh, schlüpfte. Achso, es kommen ja noch Hinweise. Ja, es kommen noch zwei. Ich habe jetzt ein bisschen eingedampft. Ich schlüpfte in die Rolle des Koches in Dinner for One und machte aus James einen Nachfahren von Alexander Selkirk. Also, das ist aus dem Buch Ich kochte das Dinner for One und Alexander Selkirk ist so eine mögliche Inspiration von Robinson Crusoe. Ja, und Hinweis 12, gestorben bin ich am 7.7.2016 in Lahr im Schwarzwald. Sie ist ja nicht so lange her. Mit was, 98? Nee, Moment. Was, nee, der ist 28 geboren, oder? 28, genau. Ja, 88. Ja, das ist gar nicht so, ja, genau. Ist mir nichts in Erinnerung. Falls ihr ihn kennt, die Rede ist von Wolfram Siebeck. Siebeck, der Name sagt mir was, aber nee. Wie gesagt, eben kennt man halt viel über Zeitung und Co. Und das mit der Nummer, die 4607852, das war die Nummer von der Ente. Das war nämlich die Ente-Nummer 4607852, der er in der Kochschule für Anspruchsvolle zubereitete. Okay, die dann mit dem Hammel auf dem Spieß landete? Ne, das war ein bisschen später, beziehungsweise früher. Gut, vielen Dank von daher nochmal an Arnim, dass du uns da mit etwas, neuem Wissen beglückt hast. Aber nun Runde 3 für unseren Gast, jetzt die Möglichkeit, hier selbst mit den 10 Hinweisen auf eine Person, die nicht bei unter uns zwei zu trumpfen. Ich bin gespannt. Naja, schauen wir mal. Es ist unglaublich schwer. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Feedback schon mal kriegt. Ich bin da echt lang gesessen und dachte mir so, nee, zu leicht. Ja, und man kann es überhaupt nicht einschätzen. Das ist super schwer, tatsächlich. Ja, schauen wir mal. Ich fange einfach mal an. Ich wurde 1868 als eines von 8 Kindern in eine kleinadlige Familie geboren. 1868. Ja, ein bisschen früher mal. Genau. Puh. In eine kleinadlige Familie, das klingt lustig. Die waren alle unter 1,80. Ja. die waren halt nicht so jetzt. Baron von Lilliput. Waren jetzt keine Herzöge gerade, ne? Also sowas halt. Also kleiner Adel beschreibt sozusagen einen niederen Adel? Ja, also als Kleinadel, vielleicht ist das etwas, was ich jetzt fast falsch benutze, aber ich verstehe es hier jetzt so als jemand, der halt vom Namen und von der Familie her als adelig angesehen wird, aber jetzt nicht unbedingt zur reichsten Klasse des Landes gehört, aber schon natürlich ein bisschen mehr Wohlstand als der normale Pöbel, hat man natürlich schon. Ja. Die haben auch nur hellblaues Blut. In der Richtung. Ja. Die haben auch nur hellblaues Blut. Ja, das ist eher so violett, geht schon in Richtung Rot. Ist, ja, Achtung, da musst du aufpassen, weil da kommt wieder der Klerus vorbei und möchte hier Lila für sich beanspruchen. Geht ja auch nicht. Das ist auch immer. Ach, nee, ich sag jetzt einfach mal was, dass ich was gesagt habe. Winston Churchill. Nein, aber gar nicht. Das ist, ich weiß gar nicht. Ist der, würde man den als kleinadlig? Ich glaube, Churchill ist sogar hoher Adel, oder? Ich weiß gar nicht. Also, es bestehen auf jeden Fall Verwandtschaftsgrade in den Adel. Bei ihm selber weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Aber der ist auch, das ist auch, passt von der Zeit um 20 Jahre, glaube ich, nicht. Aber naja, okay. Na, das ist schon knapp, glaube ich, oder? Warte. Hauptsache, ich habe was gesagt. Ja, da ist doch beim ersten Hinweis schon was sagen. Ich mache mal weiter. Ja, das würde immer noch zu Churchill passen. Im Alter von 14 Jahren begann ich meine militärische Ausbildung in der Marine. Das finde ich schwierig, weil tatsächlich habe ich das Gefühl, dass wenn man dem Adel angehört zu der Zeit, eigentlich so eine militärische Laufbahn oder zumindest so eine militärische Grundausbildung zum guten Ton gehört. Ja, in der Zeit auf jeden Fall. Würde jetzt halt insbesondere für Großbritannien sprechen, weil Marine halt ein großes Ding. Aber ist nicht irgendwie, schließt ja wenige Länder aus, vielleicht die Schweiz oder so. Ich stelle mir gerade die Schweizer Marine vor. Ja, hey, der Bodensee. Aber ich wollte gerade sagen, die haben auch bewacht werden. Die haben die nicht, das habe ich mal nachgelesen, die haben eine sogenannte Motorbootkompanie. Eine Motorbootkompanie? Ja, das klingt sehr nach der Schweiz, ja. Das klingt modern. Ja, aber eigentlich müsste die Schweiz doch halbwegs da was haben oder zumindest in der Vergangenheit gehabt haben, weil die haben ja zwei große Seen, die auch noch geteilt sind mit Nachbarländern. Also da müsste man eigentlich ja schon ein bisschen Wo war das denn? Ich habe da auch schon mal, irgendwann habe ich mal so eine Geschichte gelesen von, ich glaube im Ersten Weltkrieg, wo tatsächlich auf irgendeinem See zwei Boote quasi im Krieg lagen. Ah, das war das irgendwo in Afrika, oder? Ich weiß nicht genau. Irgendwo, ja, irgendwo am Arsch der Heide. Und wo sie sich dann, glaube ich, am Ende, einer hat den anderen dann versenkt sogar und sie haben sich dann aber irgendwie versöhnt, glaube ich. Also war irgendwie eine ganz skurrile Geschichte. Vielleicht vermische ich das auch gerade, aber es gab ja da diesen deutschen General, der da unten halt war, in den deutschen Kolonien da, ne? Ja. Und ja, wenn der das war, der hat ja auch unglaublich spät erst den Frieden mitbekommen und da ging der Krieg irgendwie länger als anderswo, oder? Du, ich glaube, wir haben tatsächlich haben die wir gleiche nicht Geschichte gemacht? Vor Augen. Nee, das war nicht der, aber stimmt. Ach so, ich glaube, den habe ich tatsächlich irgendwo auf meiner Themenliste stehen. Das war, aber ich bilde mir ein, dass du eine Geschichte in die Richtung schon mal was erzählt hast, aber wer weiß so genau. Es kommt mir auch bekannt vor gerade, vielleicht habe ich es auch schon erzählt. Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Wir gucken in die Zukunft auf Hinweis Nummer 3. Jetzt ziehe ich euch vielleicht ein bisschen einen Zahn. Als Folge meiner Ausbildungszeit, eben da bei der Marine, sprach ich meine Muttersprache Zeit meines Lebens mit einem leichten deutschen Akzent. Moment. Also ein adeliger, der nicht Deutsch spricht, aber danach Deutsch spricht. Also von der Zeit, boah, also da würde ich, also jetzt würde ich weit weggehen von England eher wieder, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der England mal eben jemand rüberschickt. Wobei zu der Zeit, Weiß ich nicht, aber du, das könnte ja dann auch, es könnte auch ein Österreicher sein, der dann mit einem deutschen Akzent spricht. Nee, keine wirkliche Idee. Soll ich mal weitermachen? Ja, gerne. Unbedingt. mit Hinweis 4. Im Ersten Weltkrieg wurde meine Marine, also die Marine meines Landes, kaum aktiv. Als Folge einer der wenigen von mir geführten Seeschlachten erwarb ich mir aber den Titel Held von Otranto. Von Otranto? Klingt das italienisch? Wäre es hilfreich, wenn man weiß, wo Otranto liegt. Ja. Okay. Otranto. Also wenn ihr jetzt hier ein bisschen Tastenklappern hört, ne, das ist reiner Zufall. Also vom, oh je, also ist das erlaubt? Also vom Namen her hätte ich stark auf den getippt, auf Italien. Ich hätte jetzt auch gesagt, aber es klingt auch nicht so richtig italienisch. Otranto. Aber irgendwie so ein bisschen. Otranto. Trentino, Otranto. Ja, vielleicht doch. Doch. Aber man kann halt fast alles italienisch aussprechen. Ne? Ja, das ist ja das Problem. Er war auch Admiral in der Marine. Ja, oh, du könntest recht haben, es könnte die italienische Marine sein. Ja, ich mach mal weiter. Mit Hinweis Nummer 5. Noch am Ende dieses Ersten Weltkrieges schwor ich meinem Herrscher die ewige Treue, obwohl sein und mein Staat schon bald zu existieren aufhörte. Sein Herrscher war in einem anderen Staat und die hörten zu existieren auf. Preußen. Keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Ich hab's nicht so mit Geschichte. Bist du nicht, solltest du nicht der Einzige von euch sein, der so ein bisschen mit Geschichte hat? Moment, er hat ja die Chance, er bereitet sich immer vor. Ne? Er muss ja nicht irgendwie aus dem Spontanen kommen. Er ist ja vorbereitet und kann reingehen und kann einfach so ein Lügengebilde des Wissens errichten, hinter das wir nicht zu blicken vermögen. Was der Philipp damit sagen will, ist, ich bin der Einzige, der sich das vorher schnell noch anlesen darf. Richtig. Aber ja, macht auch einen Unterschied, ja. Mein Gedächtnis. Na gut, aber jetzt mal, wenn wir die Zeit ein bisschen einordnen, wer war denn größer Zamm, wer zu Deutschland noch passen würde oder zumindest zu den Verbündeten wird mir noch Ungarn einfallen, halt als Österreich-Ungarn-Geschichte da noch. Da würde ich aber sagen, dass es die Stadt noch gibt. Ja, aber. Die Frage, wie man Staat. Ja, aber ich würde sagen, weil Österreich-Ungarn gibt es ja dann nicht mehr. Ja, es ist das Königreich nicht mehr, aber das ist schon das wäre natürlich eine harte Auslegung der Fakten. Ja, aber ich glaube, lassen wir es einfach mal stehen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es das ist. Ja. Sissi und Franz. Wir gehen jetzt mal aus dem Krieg raus. Mit Hinweis Nummer 6. In meinem Land, also jetzt wohl schon im neuen Land, kam es mit Ende des Krieges zu turbulenten Auseinandersetzungen und zu einer Revolution, die ich federführend mit bekämpfte. Jetzt fällt es wirklich auf, dass wir keine Ahnung von Geschichte haben. Scheiße. Es freut mich gerade so, dass es halt einfach nicht so leicht ist. Ich hatte keinerlei Stellung. Weil wenn man halt irgendeine Person selber halt mal zufällig kennt, dann kommt es einem sofort offensichtlich vor. Naja, das stimmt. Das stimmt. Und es ist auch manchmal ganz schön fies, wenn man mit einer Person enorm vertraut ist und versucht, 5 Schritte zurückzumachen und sie sehr groß zu beschreiben und denkt sich, Mensch, das ist so offensichtlich. Und erzählt man jemand anderem diese Hinweise und die Person kommt aber nicht drauf und man denkt sich dann so, aber es ist doch so klar für mich. Aber es ist halt immer so dieses Problem, ne? Der Unterschied zwischen etwas wissen und auch noch so viel wissen, dass man etwas erklären kann. So dieser Unterschied macht ja auch einen guten Lehrer aus. Und das ist ja auch das, wo ich sage, das ist knifflig. Das ist der Unterschied zwischen einem guten Wissenschaftler und einem guten Lehrer, ne? Naja. Soll ich mal weitermachen? Ja. Bitte doch. Jetzt, meiner Meinung nach, aber das muss ja auch nicht sein, kommen jetzt so langsam die Hinweise, wo es konkret wird. Mhm. Und ich sage auch schon gleich, ich habe auch 12 Hinweise, falls wir es nicht schaffen. Die letzten du traust uns auch nichts zu, ne? Ja. Nee, ein bisschen den Druck rausnehmen jetzt. Ich weiß ja, wenn man da, so wie bei Wer wird Millionär, ne, wenn man da dann langsam in den höheren Gefilden ist, wird man ja gern nervös. Hinweis 7. Im Frühjahr 1920 stieg ich zum Herrscher meines Landes auf, das offiziell ein Königreich war. Ich war aber nicht König und man nannte mich ironisch den Admiral ohne Marine im Königreich ohne König. Das ist aber ein schöner Begriff. Ich mag solche Sachen hier immer. Ja, das. Ich überlege gerade, ob ich das schon mal gehört habe. Ja, ich bilde mir auch ein. Und ich, wie heißt denn der? Jetzt habe ich in Ungarn tatsächlich meinen Narren gefressen. Wir sind mal 1920. Wann war der geboren? 68, ne? 68, genau. 68. Also da war er 2 war schon 5. Und Sekunde, und um Dominiks Sache immer wieder zu bringen, es ist 1868. Deine Freundin ist irgendwo und rächt sich? Ja. Oh fuck. Mein Militär ist bei der Marine und rächt sich an den Ungarn. Na, ich bin von den Ungarn bin ich noch nicht überzeugt. Nächster Hinweis. Nächster Hinweis, Nummer 8. Ja, das, ich kann ja diese Movie-Voices eigentlich gar nicht. Das Hauptziel meiner Regierungszeit, der folgenden, war die Revision des Friedensvertrags, der meinem Land 66% seines ehemaligen Territoriums weggenommen hatte. Wie heißt der denn? Oh, jetzt habe ich einen Verdacht. Ist es, wie heißt denn der? Miklos Horthy? Ja. Oh. Miklos Horthy. Oh, fantastisch. Ah, schön. Ist ein bisschen unfair. Ich habe einen ungarischen Arbeitskollegen und ich habe 2 Freunde, die früher mit mir Impro gespielt haben, sind beides Ungarn. Und ja, da hat man sich dann öfter mal irgendwie über Dinge ausgetauscht, die man hier nicht kennt. Oder die halt für sie ein Ding sind, wo man hier sagt, so was, wer, wie? Der gute alte Miklos. Ja, der Miklos, der ist ja so eine klassische Figur, so ein bisschen wie Hindenburg in Deutschland, so ein Typ, der eigentlich echt schon kritisch betrachtet werden sollte, aber im Land gar nicht so kritisch betrachtet wird, wie es sein sollte. So, ja. Soll ich mal dann die restlichen Hinweise euch noch vorlesen? Also wir hatten jetzt 8, das ist ja eigentlich ganz, ganz gut. Ja. Da haben wir uns noch spannend gemacht. Auf jeden Fall. Jetzt kommt in Hinweis 9 noch eine ganz lustige Episode aus seinem Leben. In den frühen 20er Jahren verhinderte ich die Rückkehr des letzten Habsburger Kaisers Karl auf den Thron meines Landes. Also da war der Miklos Horthy ziemlich hart, weil er hat diesen der Karl Horthy, ja noch... Ein Horthy-Hund. Ein Horthy-Hund war das. Mhm. Der hat dem ja noch 1918 so die Treue geschworen am Ende des Krieges und ich glaube, es war 21 oder 22, hat sich dann der Kaiser gedacht, ja, dann komme ich halt jetzt zurück nach Ungarn. Ne? Ja, danke fürs Platz warm halten. Und dann hat er ihn halt doch nicht reingelassen. Du nicht. Nein. Hinweis 10 wäre gewesen, vor und noch während des Zweiten Weltkriegs näherte ich mich Hitler-Deutschland an und mein Land nahm auch am Russland-Feldzug teil. Als Dank erhielt ich einige der 1919 verlorenen Territorien zurück. Also erhielt mein Land diese Territorien zurück. Ja, und dann hätten wir noch diese 2 Zusatzhinweise. Nummer 11, unzufrieden mit meiner Zusammenarbeit, setzte mich Adolf Hitler 1944 ab und marschierte in meinem Land ein. Über einen Aufenthalt in Deutschland ging ich später nach Portugal, wo ich 1957 starb. Ah. Mein Land betrat ich nie mehr. Wow. Hinweis 12 ist, mein Name klingt so ähnlich wie Hiklos Morty. Ich hoffe, ihr ratet jetzt endlich. Na komm. Also für so blöd halte ich euch dann auch wieder nicht. Ja, Hinweis 12 wäre dann ein bisschen was Längeres und was du vielleicht von deinen ungarischen Freunden auch gehört hast. Trotz meines autoritären Herrschaftsstils, meiner Nähe zu Nazi-Deutschland und der Teilnahme am Weltkrieg bin ich in meinem Heimatland bis heute in vielen Kreisen beliebt und man findet sogar eine Büste von mir am Rande eines zentralen Platzes der Hauptstadt Budapest. Wow. Also das ist ja wirklich so eine... Das hat man ja leider oft, ja. Ja, sowas hat man ja leider oft, dass man sich... Und wir haben ja gerade vorher, hat irgendwer von euch, ich glaube, du warst, Jürgen, irgendwas über die Popen gesagt, die dann gleich auftauchen und irgendwas wollen, als wir über das Blut gesprochen haben. Da sehen wir mal wieder die Verbindungen zur Kirche. Nee, das war ich, genau. Also warst du, Entschuldigung. Kein Problem. Und dieses Grundstück, wo diese Büste steht, die gehört tatsächlich der calvinistischen Kirche Ungarns. Wirklich? Das Privatgrund, aber so nach außen ausgerichtet, dass man es halt vom Platz einsehen kann. Ah, aber er war dann auch Calvinist? Er war Calvinist, ja, ja, ja. Heutigen Ostungarn. Kenderesch hieß der Ort. Ich weiß nicht genau, wo das liegt, aber ist so in der Nähe von Debrecen, glaube ich. Ah ja, weil das wäre ja schon interessant, wenn man da jemand so hochhält, auch auf eigenem Grundstück als Kirche, und der würde nicht sozusagen im eigenen Glaubenskomitee angehören, dann müsstest du ja wirklich irgendwas geleistet haben, wo du sagst, Mensch, damit identifiziert sich eigentlich unsere Kirche, unsere Institution, also muss ja keine Kirche sein, aber unsere Institution so sehr, dass wir das da stehen lassen. Mhm. Stimmt, ja. Wobei der also auf der anderen Seite, glaube ich, auch bei den Katholiken, also Ungarn ist ja doch recht geteilt, mhm, ne? Der kam auch bei den Katholiken dann mit der Zeit ziemlich gut an. Also der hatte da schon irgendwie auf beiden Seiten so seine Finger im Spiel. Gut, musste er wahrscheinlich auch, dass man sich dann doch so lange hält. Ja, ja, aber, ja. Weil das waren ja dann doch 24 Jahre, ne? Also ist ja doch eine Zeit. Mhm. Er ist eine spannende Figur, also der für mich irgendwie schwer einzuschätzen, der Typ. Der sprach auch irgendwie 6 Sprachen und so und war schon so ein alter, so ein nobeladliger Typ halt, der so eloquent gesprochen hat, war aber dann doch auch irgendwie ein bisschen ein Arsch. Schwer einzuschätzen. Weil er auch nicht mit Schiffen spielen durfte. Ist blöd. Ja, das ist schon auch gemein. Ja. Der arme Mann. Ach. Ja, da schickt man ihn auf die Marineschule und dann darf er keine Boote im Wasser rumkommen. Ja, Otranto ist übrigens da in Südostitalien. Das ist da, wenn man sich so vorstellt, wo der hintere Absatz des Schuhs so quasi untersteht. Und auf der anderen Seite ist es jetzt entweder noch Albanien oder schon Griechenland, aber halt dann schon das. Und ja, um diese Meerenge ging es da. Also da liegt es. Okay. Weil die Habsburger, die waren ja da in der Adria gefangen mit ihren Schiffen. Die konnten nicht wirklich raus und haben da versucht, irgendwie durchzubrechen. Aber weißt du, was jetzt wirklich schön wäre, wenn nach dem Mann eine Bauform von der Badewanne benannt wäre? Denn da könnte man immer sagen, in meiner Badewanne, da bin ich Kapitän. So, ja. Vielen Dank, Ralf. Das, wir haben auf jeden Fall was gelernt. Aber ich hallo. Ich für meinen Teil. Ja, danke für die Einladung. Ich würde sagen, alle da draußen kaufen sich jetzt als erstes mal Endstation Brexit und lesen das und bewerten das dann auf Amazon. Und als dann Schritt null abonniert ihr erstmal den Podcast von ihm? Ja, ja, nee. Dann hört ihr noch Fake News von gestern. Habe ich gerade auf deiner Webseite entdeckt. Irre Verschwörungstheorien aus der Geschichte. Das klingt sehr nach mir. Das werde ich unbedingt mal jetzt noch hier, kann man hier runterladen direkt, super. Das kaufe ich jetzt gleich mal. Dann noch den Podcast nicht vergessen. Genau. Sehr gut. Ja, cool. Hat mich extrem gefreut. Macht echt Spaß. Danke. Ja, wir können das gerne mal wieder machen. Dann müssen wir schon weniger arbeiten. Genau. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn auch ihr mal Lust habt, uns eine Folge vorzubereiten, findet ihr Kontaktinfos unter das-a.ca. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.